Erster nach dem Sabbat, am Morgen, gehen Maria Magdalena und die andere Maria zum Grab. Zweiter, es gibt ein großes Erdbeben. Ein Engel kommt vom Himmel. Er rollt den Stein weg und setzt sich darauf. Dritter, der Engel sieht aus wie ein Blitz. Seine Kleidung ist weiß wie Schnee. Vierter, die Soldaten haben Angst vor dem Engel. Sie fallen wie tot um. Fünfter, der Engel sagt zu den Frauen, habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Sechster, Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo er gelegen hat. Siebter, geht schnell und sagt den Jüngern, Jesus ist auferstanden. Er geht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Achter, die Frauen verlassen schnell das Grab. Sie haben Angst, aber auch große Freude. Sie laufen, um es den Jüngern zu erzählen. Neunter, Jesus kommt ihnen entgegen und sagt, seid gegrüßt. Die Frauen gehen zu ihm, umarmen seine Füße und beten ihn an. Zehnter, Jesus sagt zu ihnen, habt keine Angst. Geht zu meinen Brüdern und sagt ihnen, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Elfter, einige von den Soldaten gehen in die Stadt. Sie erzählen den Priestern alles, was passiert ist. Zwölfter, die Priester treffen sich mit den alten Männern. Sie geben den Soldaten viel Geld. Dreizehnter, sie sagen, sagt, dass die Jünger Jesus in der Nacht gestohlen haben, während ihr geschlafen habt. Vierzehnter, wenn der Chef davon hört, werden wir ihn beruhigen und euch helfen. Fünfzehnter, die Soldaten nehmen das Geld und tun, was man ihnen gesagt hat. Diese Geschichte erzählen die Juden bis heute. Sechzehnter, die elf Jünger gehen nach Galiläa, auf den Berg, wo Jesus sie treffen wollte. Siebzehnter, sie sehen Jesus und beten ihn an. Aber einige zweifeln. Achtzehnter, Jesus kommt zu ihnen und sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde bekommen. Neunzehnter, geht zu allen Menschen und macht sie zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zwanzigster, lehrt sie, alles zu tun, was ich euch gesagt habe. Und ich bin immer bei euch, bis zum Ende der Welt.